19. November 1828. Hörspiel von Heinrich Böll und Richard Hay. Funkeinrichtung und Regie Hans Korngiebel. Traurige Pflicht, Herr Schubert, aber ich muss sie erfüllen. Ich muss die Hinterlassenschaft des Verstorbenen aufnehmen. Bitte? Er starb ohne Testament. Ja. Und war ledig? Ja. War Ihr leiblicher Bruder und hieß Schubert wie Sie? Ja. Darf ich um die Vornamen des Verstorbenen bitten? Vollständig. Franz Seraphicus Peter. Belicek. Herr Kommissar. Schreiben Sie als Überschrift Sperrrelation. Totenfall auf der Wieden. Alles notieren. Sehr wohl, Herr Kommissar. Beruf des Verstorbenen. Sein Alter. Tonkünstler und Kompositeur. 32 Jahre alt. Behandelnde Ärzte. Dr. Rinner, Stabsarzt von Währing und Dr. Wiskrill. Und stellten als Todesursache fest... Nervenfieber. Nervenfieber. Alles notiert, Belicek? Alles notiert, Herr Kommissar. Und Sie beschwören, dass das hier seine gesamte Hinterlassenschaft ist? Ich kann es beschwören. Bargeld vorhanden? Kein Bargeld vorhanden, Herr Kommissar. Kein Bargeld. Und ansonsten? Drei tuchene Fräcke, drei Gehröcke. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. 9, 10, insgesamt 10 Beinkleider. 9 Gilets. Wiederholen, Belichick. 3 tuchene Fräcke, 3 Gerecke, 10 Beinkleider, 9 Gilets. Werden geschätzt auf 37 Gulden insgesamt. 37 Gulden insgesamt. Wann trat übrigens der Tod bei Ihrem seligen Herrn Bruder ein? Mittwochnachmittag. Um 3 Uhr. Mittwoch, den 19. November, nachmittags 3 Uhr. Was für ein Tag? Mittwoch, Franz. Hm? Ja, heute ist Mittwoch. Mittwoch. Und wie spät ist das? 2 Uhr. Es hat gerade 2 geschlagen. Franz? Ja? Es ist eine Post für dich gekommen. Post? Ja, aus Mainz. Soll ich sie öffnen? Ja. Ja, bitteschön. Lies doch vor, Josefa. Die Imprimés sind als Kleinigkeiten zu schwer und werden in Frankreich kaum Eingang finden. Die Honorarforderung von 60 Gulden für das Quintett ist zu teuer. 30 Gulden wollen wir es uns eventuell kosten lassen. Wenn Sie gelegentlich etwas Minderschweres und doch Brillantes auch in einer leichteren Tonart komponieren, dieses belieben Sie uns ohne weiteres zuzusenden. Etwas Minderschweres und doch Brillantes? Allen Kompositeuren ins Stammbuch zu schreiben. Nicht schwer, aber brillant zu komponieren. Josefa? Josefa? Ja? Warum ist es denn so dunkel hier? Weil du krank bist, Franzl. Ja, aber warum sind wir denn hier in dem Keller? In diesem dunklen Gewölbe. Aber wir sind hier nicht im Keller, Franz. Ich habe nur die Vorhänge zugezogen. Draußen scheint die Sonne, es ist 2 Uhr Mittag. 2 Uhr, sagst du? Schnell. Schnell, du. Bring mir meine Kleider. Um Gottes Willen. Ich muss ja weg. Du, ich muss sofort weg. Du kannst nicht, Franz. Du musst jetzt ruhig liegen bleiben. Ja, Josefa. Ich muss zum Sechter, zum Unterricht, du. Ich habe schon 2 Stunden versäumt, glaub es mir, du. Es ist sehr wichtig für mich, sehr dringend. Du, ich muss zum Sechter. Ich muss endlich etwas lernen. Ich will endlich anfangen, richtig zu komponieren. Nichts Minderschweres und doch Brillantes. Begreifst du denn das nicht, Josefa? Du, ich muss raus. Ihr müsst mich hinauslassen. Oh, Franz, die Ärzte haben dir doch verboten, aufzustehen. Ferdinand, sprich du mit ihm, er will unbedingt aufstehen. Du musst vernünftig sein, Franz. Hörst du? Ferdinand, komm näher. Halt dein Ohr an meinem Mund. Ich mag hier unten nicht so laut sprechen. Ja, Franz. Du... Ferdinand, was geschieht denn mit mir? Glaub mir doch, Franz. Alle tun ihr Bestes, damit du wieder gesund wirst. Die Ärzte sind fest davon überzeugt. Aber du darfst nicht aufstehen. Du musst im Bett bleiben. Das kann ich nicht, Ferdinand. Das musst du verstehen, dass ich nicht im Bett bleiben kann. Ferdinand, gib mir meine Kleider. Meine Hut und meine Schuhe. Es ist ja schon 2 Uhr. So. Der Herr Liederkompositeur Schubert möchte Unterricht haben. Ja, um 2 Uhr mittwochs, wenn es Ihnen passt, und freitags um dieselbe Zeit. Es passt mir, Herr Professor Sechter. Jede Stunde ist mir recht. Ich werde dem Unterricht im strengen Satz Marburgs Abhandlung über die Fuge zugrunde legen. Vielleicht schauen Sie schon einmal hinein. Ich werde hineinschauen. Ich hätte es längst tun müssen. Symphonien haben Sie auch schon geschrieben. Ja, aber glauben Sie mir, Herr Professor, ich habe immer versucht, festen Fuß zu fassen, um Zeit für dieses Studium zu finden. Auch an Opernmusik haben Sie sich schon versucht. Gewiss, Herr Professor. Und ich weiß ja, dass es alles nicht genügt. Der strenge Satz fehlt mir, der Kontrapunkt. Er wird Ihren Liedern zugutekommen. Ich habe alles immer nur so hingeschrieben, wie es mir einfiel. Aber ich könnte was anderes schreiben, Herr Professor. Glauben Sie es mir, was Größeres, was Großes. Ich hätte auch die Kraft, es richtig aufs Papier zu bringen. Ich weiß, dass ich jetzt die Kraft habe. Aber ich finde die Form nicht, die es auffängt und ordnet, dass es nicht durcheinander und wüst daherkommt. Und ich denke, Sie zeigen es mir, Herr Professor Sechter. Sie könnten mir mit dem strengen Satz und dem Kontrapunkt wirklich Ferdinand. Ach, Ferdinand. Du weißt, wie ich mich um dieses Studium bemüht habe. Ich habe so viel Zeit vergeudet. Gesuche geschrieben, mich beworben. Immer wieder mich beworben. Wie lange schreibst du denn noch? Ich bin fertig. Ein Gesuch. Verschau. Unterzeichneter bittet untertänigst, ihm die erledigte Musikdirektorstelle zu Laibach in Gnaden zu verleihen. Er unterstützt seine Bitte mit folgenden Beweggründen. Erstens ist er ein Zögling des K.K. Konvikts, gewesener K.K. Hofsängerknabe und in der Komposition Schüler des Herrn von Salieri, ersten K.K. Hofkapellmeisters, auf dessen wohlmeinendes Anraten er diese Stelle zu erhalten wünscht. Zweitens hat er sich in jedem Fache der Komposition solche Kenntnisse und Fertigkeit in der Ausübung auf der Orgel, Violine und im Singen erworben, dass er laut beiliegenden Zeugnisses unter allen um diese Stelle nachsuchenden Bittwerbern als der Fähigste erklärt wird. Drittens gelobet er die bestmögliche Verwendung seiner Fähigkeiten, um einer gnädigen Bittgewähr vollkommen zu entsprechen. Franz Schubert, derzeit Schulgehülfe der Schule seines Vaters, zu Wien am Himmelpfortgrund Nummer 10. Aber Franz, gutes Schwammerl, wozu willst du denn Musikdirektor werden? Wozu heiraten? Häng den Schulmeisterkram an den Nagel und schreib Lieder. Davon lässt sich leben. Und du bleibst ein freier Mann. Wen willst du denn heiraten? Die Therese Grupp wollte ich heiraten. Sie war nicht eben hübsch. Hatte Blatternarben im Gesicht. Aber gut war sie. Herzensgut. In der ersten Messe, die ich geschrieben habe, sang sie die Sopransoli. Wunderschön und mit tiefer Empfindung. Wunderschön. Wunderschön, Therese. Ja, ich freue mich, wenn ich dir's recht gemacht habe. Schon sehr, Therese. Gibst du mir die Stimmen von die Bratschen? Und Celli? Und schau, ich leg das alles daher. Und den Leuten hat's sehr gut gefallen. Mutter hat geweint, so schön ist's gewesen. Und der Herr Pfarrer sagt, Gott hat dich gesegnet. So, jetzt liegt alles zusammen, so geht's nicht verloren. Franz, ich bin so glücklich. Ja, Therese. Ja. Kommst du jetzt mit, Franz? Ja. Ich komm mit. Ferdinand. Ferdinand! Ferdinand. Bleib ruhig, Franz. Ich bin ja da. Ferdinand. Was ist? Wo ist denn Therese? Du träumst. Ich träum? Wo ist Therese? Nicht da. Fast 3 Jahre lang habe ich geglaubt, dass ich sie ehelichen würde. Aber ich konnte keine Anstellung finden. Und dann heiratete sie einen anderen. Nach dem Wunsch ihrer Eltern. Was mich sehr schmerzte. Ich lieb sie ja noch immer. Und keine kam mir so gut gefallen wie sie. Ich hab sie nicht geheiratet. Schwammerl. Wie kann man nur so melancholisch sein, wenn man Lieder schreibt wie du? Ich verstehe nicht recht, wozu diese Zeit verschwenden und Unterricht in der Komposition nehmen. Du bist geboren, um Lieder zu komponieren und darin brauchst du nichts zu lernen. Wann schreibst du wieder so wie früher? Spahn, Lachner. Ich habe aber neue Lieder geschrieben. Wollt ihr sie hören? Ja, aber gern. Na gern, Franzl. Komm, Hansl, singen Sie uns vor. Doch ins Angesicht. Wie gefällt's euch? Also noch eins. Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen. Habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüsteneien, treibt mich in die Wüsteneien. Weise stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandre sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh und suche Ruh. Einen Weisen seh ich stehen und verrückt Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weiser seh ich unverrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Na? Wie gefällt's euch? 24 Lieder sind es. Und mir gefallen sie mehr als alle anderen. Und sie werden euch auch noch gefallen. Na, Lachner, hättest du den Mut, sie zu verkaufen? Ich brauch Geld. Ich will's versuchen, Franz. Aber sag mir, was ich dafür bringen muss. Na, ganz gleich, was du dafür bringst. Ich brauche jetzt Geld um jeden Preis. Arznein und gutes Essen muss ich jetzt haben nach meiner Krankheit. Ich will schreiben. Ich will wieder arbeiten an meiner Symphonie. Ich will's beim Haslinger versuchen. Ja, aber lass dich nicht abweisen. Sag ihm, dass ich lang krank gewesen bin und Arzneien brauche und stärkende Suppen. Suppen? Suppen braucht er? Seit wann bin ich dazu da, den Herrn Kompositären die Suppen zu liefern? Was haben Sie denn da mitgebracht? Lieder. Einen ganzen Zyklus von Liedern. 24. Lieder? Ah, ja, also darüber lasse ich mit mir reden. Nur wenn der Schubert anfängt, Sinfonien zu schreiben, also da mache ich nicht mit. Wissen Sie, mir scheint, seine beste Zeit war doch wohl die Anfangszeit. Ah, diese Fülle von herrlichen Liedern. Ja, das ist leicht, das geht ein, das ist brillant. Ja, ja, also das wollen die Leute hören, das singen sie gern. Also, lass uns sehen. Winterreise. Der Titel ist schlecht. Wintermensch, da gruselt sein, ja, das ist kalt, das ist ungemütlich. Gefrorene Tränen. Erstarrung, Irrlicht, der Leiermann? Ach so, ja, ja, ja. Jesus, nein, ist das nicht ein bisschen zu viel Melancholie? Ein wenig schadet ja nichts, ein wenig Melancholie würzt ja das Sentiment. Mein Gott, also wenn die Kompositeure doch wüssten, was gut für sie ist. Frühling, das ist ein Thema. Aber Winter, nein, nein, nein. Sie sagen, es geht ihm schlecht. Ja. Suppen brachte und Arzneien. Schauen Sie, ich zahle Ihnen für jedes Lied einen Gulden. Macht 24 Gulden. Einverstanden? Einen Gulden für jedes Lied? Für ein Lied von Schubert einen Gulden? Der Erlkönig allein hat 2000 Gulden eingebracht, Herr Haslinger. Ich sage Ihnen, die beste Zeit für Schubert ist vorbei. Ich kann nicht mehr riskieren als einen Gulden fürs Lied. Sie werden sehen, dass ich dabei zuzahle. Na ja, ja, ja, ja, ja. Na, soll er erst einmal seine Suppen und Arzneien haben. Ich danke Ihnen, Herr Haslinger. Tobias Haslinger, Musikverleger in Wien, am Graben im Hause der ersten österreichischen Sparkasse Nummer 572, ist erschienen und zu haben. Winterreise von Wilhelm Müller, in Musik gesetzt für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von Franz Schubert. 89. Werk, in farbigen Umschlag gebunden, Eigentum des Verlegers. Mein Eigentum. Und gerade die Lieder, die ich mochte, die mochten Sie nicht. Alles, was ich geschrieben habe, ist durch meinen Schmerz vorhanden. Und weil ich die Musik liebte und wohl ein wenig von ihr verstand. Alles aber, was durch meinen Schmerz allein vorhanden ist, das scheint die Welt wenig zu erfreuen. Sie wollen mich fröhlich und ein wenig träge, als guten Zechkumpan. Und sie lieben mich wirklich. Aber wenn ich dieser Vorstellung nicht entspreche, dann sind sie fast gekränkt. Die letzten Lieder zahlten sie mir mit je einem Gulden. 2 Lieder kosteten mein Hut. 3 Lieder das neue Beinkleid und 6 Lieder Matratze, Polster und Decke. Ein Hut, 5 Paar Schuhe, 2 Paar Stiefel. Ein Hut, 5 Paar Schuhe, 2 Paar Stiefel. 2 Gulden insgesamt. Weiter. 4 Hemden, 9 Hals- und Sacktücheln, 13 Paar Fußsocken, ein Leintuch, 2 Bettziehen. 4 Hemden, 1 Hals- und Sacktichel, 13 Paar Fußsocken, 1 Leintuch, 2 Bettziegen. 8 Gulden insgesamt. Josefa, Ferdinand, Sie haben mich allein gelassen. Und dabei hat die Stunde schon begonnen. Welche Stunde? Ferdinand! Du warst doch immer gut zu mir. Und warum muss ich hier unten liegen? In diesem Winkel unter der Erde liegt Beethoven nicht. Spahn, Sechter könnte mich die Architektur der Musik lehren. Die Melodien haben mich überwältigt und ich fand nie die Strenge des Satzes. Lass gut sein, Brüderl, das ist nichts für dich, Kammermusik und Symphonien. Bleib du bei deinen Liedern. Mit 500 Gulden ist die Stelle des zweiten Hoforganisten dotiert. Franz bewirbt dich. Wozicek geht auf den letzten Füßen. Und der Hoforganismus will ernstlich betrieben sein. Es wird, so viel ich erfahren kann, auf ein Georgel über ein gegebenes Thema ankommen, um ein gemachter Mann zu sein. In Gmunden wird dir doch eine Orgel zu Gebot stehen, um dich zu üben. Aber damals wollte ich nicht. Es gefiel mir, mit Vogel zu reisen, überall meine Lieder zu spielen, die Vogel sang. Und ich kümmerte mich nicht um das Georgel. Und mir lag nichts daran, ein gemachter Mann zu sein. Später erst versuchte ich es wieder. Ich schrieb an den Kaiser. Ich lese es dir vor, Spahn. Eure Majestät, allergnädigster Kaiser. In tiefer Ehrfurcht wage der Unterzeichnete die gehorsamste Bitte um allergnädigste Verleihung der erledigten Vize-Hofkapellmeisterstelle und unterstützt sein Gesuch mit folgenden Gründen. Erstens ist derselbe von Wien gebürtig, der Sohn eines Schullehrers und selbst 3 Jahre lang einer gewesen. Zweitens verspricht er alle seine Fähigkeiten anzuwenden, um nur heitere, freundliche, ansprechende Weisen zu komponieren. Drittens, niemals sich zu bemühen, ernste Musik zu komponieren. Der allergnädigsten Bittgewehr vollkommen zu entsprechenden wird sein eifrigstes Bestreben sein. Untertänigster Diener Franz Schubert, Wien am 7. April 1826. Sie haben Ihr Versprechen nicht wahrgemacht, lieber Schubert. Sehr zu Ihrem Schaden. Von meinem nicht zu reden. Was haben Sie davon, wenn Sie jetzt so unfreundliche, sehr wenig heitere Weisen komponieren? Nichts haben Sie davon. Und obendrein verärgern Sie die Leute. Die wollen einen heiteren Schubert sehen, der heitere Lieder schreibt. Allenfalls mit einem Stich Schwermut, wie er die Heiterkeit würzt. Ich rate Ihnen, halten Sie sich daran. Und lassen Sie das törichte Sinfonien schreiben, mit dem Sie schon wieder begonnen haben. Ich bitte um Vergebung. Schon als 16-Jähriger, ich gestehe es freimütig, schrieb ich als erste größere Komposition eine Symphonie. Muss ich deshalb in diesem finstern Winkel unter der Erde wohnen? Immerhin, ich erkenne an, dass man mir gütigerweise hier... Eine Matratze, ein Polster und eine Decke. 6 Gulden. Nichts mehr zu finden, Herr Kommissar. Und das hier gehörte nicht dem Verstorbenen? Doch, es war sein Eigentum. Schreiben Sie, Belicek. Einige alte Musikalien. Geschätzt auf 10 Gulden. Warum ist es hier so dunkel? Keiner meiner Freunde ist hier. Wo ist Notenpapier? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Es fehlt mir ein Papier. Und ich muss selbst die Linien ziehen. Das Papier rastrieren, wie damals. Damals, als ich im Konvikt war. Mit Lineal und Bleistift. Schon wieder das ganze Papier verbraucht, Franz. Und du siehst so müde aus. Sag mal, was geschehen ist, weißt du wohl gar nicht. Ich weiß schon, was geschehen ist. Nur meine erste Symphonie habe ich geschrieben. Da, schau. Dafür ist das ganze Papier draufgegangen. Doch ganz was anderes ist geschehen. Napoleon ist geschlagen worden bei Leipzig. Jetzt wird es endlich Ruhe geben in Europa. Napoleon geschlagen bei Leipzig und ich habe meine erste Symphonie geschrieben. Niedergeschrieben, Spahn, ich bin fertig. Weißt du, was das heißt, du? Ja. Ja, aber was soll es mir werden, hm? Es gibt nur 2 Wege für mich. Schulmeister oder Soldat. Und was wirst du machen? Schulmeister, was denn sonst, ne? ein paar Monate auf die Präparandie und dann gehe ich zu meinem Vater mit einem Jahresgehalt von 40 Gulden. Dann weißt du, so dort, das mag ich noch weniger gern werden als Schulmeister. Aber im Januar, da werde ich schon 17 und ich möchte ein wenig Geld verdienen. Lieber Bruder, schon lange habe ich über meine Lage nachgedacht und gefunden, dass im Ganzen genommen zwar gut ist, aber doch hier und da verbessert werden könnte. Du weißt aus Erfahrung, dass man manchmal eine Semmel oder ein paar Äpfel essen möchte. Umso mehr, wenn man nach einem mittelmäßigen Mittagsmahl erst nach 8,5 Stunden ein armseliges Nachtmahl erwarten darf. Dieser schon oft aufgedrungene Wunsch stellt sich nun immer mehr ein. Und ich musste Nolans Wollens endlich eine Abänderung treffen. Die paar Groschen, die ich von meinem Vater bekomme, sind in den ersten Tagen beim Teufel. Was wäre, wenn auch du mir monatlich ein paar Kreuzer zukommen ließest? Du würdest es nicht einmal spüren. Die auf dich hoffen, werden nicht zu Schanden werden. Matthäus Kapitel 3, Vers 4. Und so dachte auch ich, und ich wünsche indessen, dass du der Stimme Gehör geben mögest, die dir unaufhörlich zuruft, dich, deines dich liebenden, armen, hoffenden und nochmals armen Bruders Franz zu erinnern. Hast du gehört, Ferdinand? Ferdinand. Hast du gehört, Ferdinand? Ja, Franz. Erkennst du mich, Franz? Ferdinand. Du bist krank. Sehr krank. Die Gräfin Esterhazy reitet an meinem Fenster vorbei. Aber Franz, du bist doch nicht in Seeledge. Was habt ihr denn, hä? Warum lacht ihr denn? Da gibt's gar nichts zu lachen. Dass wir Musiker mit dem Gesinde zusammen wohnen und essen sollen, das dächtig dürfte es nicht mehr geben. Das mag früher so gewesen sein, aber heute... Ah, ich möchte nicht bei den Herrschaften essen. Ich fühle mich ganz wohl hier. Ja, Sie sitzen ja auch gerade neben der Kammer. Da können Sie das wohl sagen. Na, und warum auch nicht, hä? Lass ihn, er ist schon den ganzen Tag mürrisch. Er hat gestern Abend zu lang Oboe blasen müssen. Das macht einen bösen Kopf. Er hätte eben etwas anderes lernen sollen als Oboe blasen. Herr Schubert, ich denke, wir sind Künstler genauso gut wie Sie. Musikantenseite weiter nichts. Der eine beißt in das Messingstück seines hölzernen Prügels und der andere bläst sich die Backen auf an seinem Waldhorn. Nennt ihr das Kunst, hä? Ein Handwerk ist, seine Fertigkeit Geld einbringt und damit... Wenn Sie erlauben, Herr Schubert. Aber Franz, du hast getan. Künstler, ihr. Wisst ihr, was der große Lessing sagt? Wie kann einer sein ganzes Leben lang nichts tun, als in ein Holz mit Löchern beißen? Das hat er gesagt. Oder was Ähnliches, gell? Franz, bitte. Bläser und Fiedler seid ihr alle miteinander. Ich bin ein Künstler. Ich bin Franz Schubert, den alle Welt kennt und nennt. Der Großes gemacht hat und Schönes und das ihr gar nicht begreift. Der noch Schöneres machen wird. Ich sage Ihnen aber, Ihre beste Zeit ist vorbei, Herr Schubert. Kantaten und Quartette. Opern und Symphonien. Nicht mehr als einen Gulden dafür. Ich bin nicht nur Liederkompositeur, wie es in der Zeitung steht und wie man es nachschwatzt. Ich bin Schubert! Franz Schubert! Ja, nun trinkt schon. Dann kommst du wieder zu dir. Ja, wo bin ich denn? Bei euch? Im Café Bogner. Und da seid ihr alle. Du Lachner. Spaun, Schwind, Meierhofer. Schober. Alle. Aber was will denn der Kerl da, der Oboist, hä? Ich denke, wir sind Künstler genauso gut wie Sie. Wenn das Wort Kunst ausgesprochen wird, dann ist von mir die Rede. Nicht von euch Würmern und Insekten, die mein Fuß zertreten sollte. Der Fuß des Mannes, der an die Sterne reicht. An die Sterne, sag ich. Während ihr armen, blasenden Würmer euch im Staub windet und mit dem Staub als Staub verweht und vermodert. Und mit dem Staub, Franz. Als Staub. Franz. Verweht und vermodert. Franz, versuch doch zu dir zu kommen. Ich bitte dich. Du darfst dich doch nicht so aufregen. Du bist doch nicht in Seeledge und nicht im Café. Du bist doch bei mir, deinem Bruder Ferdinand. Bei dir, Ferdinand. Wie spät ist es? Es geht auf 3. Auf 3, sagst du? Auf 3. Um drei wollten wir alle im Café Bogner sein. Und nun sitzen sie da und warten auf mich. Es ist nichts Ernstes. Er wird bald wieder gesund sein. Ja, das glaube ich auch. Stabsarzt von Wehring war vorgestern noch ganz zufrieden. Ich dachte, der Hofrat Rinder behandelt ihn. Nein, der ist krank geworden. Hat er dasselbe wie Franz, der Hofrat Rinder? Ja, aber es ist nichts Ernstes, glaub mir. Wenn ich so daran denke, wie er mit seinen Wurstfingern Klavier gespielt hat, nächtelang einen Walzer nach dem anderen und immer fröhlich dabei. Ich bin nicht mehr fröhlich. Ich bin allein. Ich bin krank. Ich habe schon 11 Tage nichts gegessen und getrunken. Seid so gut, liebe Freunde, mir in dieser verzweiflungsvollen Lage durch Lektüre zur Hilfe zu kommen. Von Cooper habe ich gelesen, den letzten der Mohikaner, den Spion, den Lotsen und den Ansiedler. Solltet ihr noch was von ihm haben, so beschwöre ich euch, es mir zu bringen. Was soll ich dir bringen? Ich verstehe dich nicht, Franz. Therese. Therese. Franzl. Da bist du ja. Ja. Ich glaubte schon, du hättest es vergessen. Vergessen? Nein. Schau mich an. Schau nur recht hin. Du hast ein neues Kleid an. Mein Hochzeitskleid. Kennst du es nicht mehr? Heute vor 10 Jahren hast du es mir geschenkt. Weißt du es nicht mehr? Doch. Doch, wir sind in die Lichtenthaler Kirche gegangen. Erinnerst du dich? Haben wir dort nicht geheiratet? Oder sangst du meine erste Orgelmesse? Nein, nichts habe ich vergessen. Deine Mutter hat geweint, so schön ist's gewesen. Und du hast gesagt, Franz, ich bin so glücklich. Bist du noch immer so glücklich? Noch immer. Wo sind wir? Im Haus am Himmelpfortgrund. Aber da bin ich doch groß geworden. Wohnen wir wieder da? Ich glaube, ich höre den Vater mit den Schulkindern schelten. Er schilt nicht. Sie sind fröhlich, sie lernen. Das sollten sie nicht. Ich muss arbeiten. Wer hat erlaubt, dass die Kinder mich bei der Arbeit stören? Aber Franz, sind doch deine Kinder. Deine eigenen. Ja, sie sollen nicht fortlaufen. Kinder, bleibt doch! Nun laufen Sie weg. Laufen Sie weg. Laufen weg. Es ist ganz still hier. Therese? Da bist du ja. Unter uns der Wald. Wir sind wohl zu hoch gestiegen. Aber du darfst mich jetzt nicht mehr verlassen, Therese. Ich muss das Nachtmahl richten, Franz. Warte noch, geh nicht fort. Hörst du nicht? Therese, Therese, hörst du denn nicht? Ich höre dich doch, Franz. Therese. Nein, ich bin's. Josefa, deine Stiefschwester. Josefa, meine Schwester. Wie fühlst du dich? Ich bin müde. Josefa. Müde. Gleich kommt der Priester, dir die Sakramente zu bringen. Der Herr Vater hat es gewünscht. Priester? Zusammenfassen, Belicek, alles zusammenfassen und addieren. Inzwischen gibt der Herr Schubert Ferdinand mir die Namen der nächsten und erbberechtigten Anverwandten. Schubert Franz, Schullehrer in der Rossau. Der leibliche Vater? Ja, wohnhaft in der Rossau Nummer 147. Außerdem ja. 8 leibliche Geschwister. Der Reihe nach, bitteschön. Erstens Ferdinand, das bin ich, Professor an St. Anna, wohnhaft hier im Sterbeort. Zweitens? Ignaz, Schulgehilfe am Himmelpfortgrund. Drittens Karl, Maler am Himmelpfortgrund. Als vierten? Therese, verehelichte Schneider, Professors Ehegattin im KNK Waisenhause, Schwester aus erster Ehe von der Mutter Elisabeth. Fünftens Marie Schubert, sechstens Josefa. Josefa! Wie ist es hier eigentlich, Professor? Sehe, viel Zeit habe ich verloren. Josefa, hol Notenpapier. Viel Notenpapier. Franz, es ist nicht Herr Sechter zu dir gekommen. Schauen Sie einmal diese Partitur. Jetzt habe ich's erreicht. Klare Architektur. Nein. Nein, Sechter. Immer geraten mir die Lieder in die Symphonien hinein. Seien Sie streng mit mir. Machen Sie es mir nicht leicht. Franz, es ist nicht der Herr Sechter. Der Herr Pfarrer ist mit mir gekommen. Der Pfarrer? Du bist der Ries. Sie will doch heute mit mir spazieren gehen. Wer ist es, der meine Stirn, meinen Mund, meine Brust berührt? Durch diese heilige Salbung, Herr, und durch deine mildreiche Barmherzigkeit, durch die Gnade dieses heiligen Sakramentes, richte mich auf von meinem Schmerzenslager. Wie du einst durch dein allmächtiges Wort alle Gebrechen der Kranken geheilt hast. Auf dich werfe ich alle meine Sorgen, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Theresa, deine Finger sind hart geworden, dein Atem alt, aber deine Augen reden mit mir. Und noch immer bist du vorn. Du bekreuzigst mich. Zieh hin in Frieden von dieser Erde, christliche Seele. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ferdinand. Ferdinand. Warum geht Therese fort? Therese war nicht bei dir. Der Pfarrer hat dir die letzte Ölung gespendet. Der Pfarrer? War er hier? Ich muss geträumt haben. Hoffentlich habe ich ihn nicht gekränkt. Nein, Franz. Er ist gerade hinausgegangen. Ich habe ihn nicht gekränkt. Wo ist Josefa? Josefa? Setz dich zu uns, Josefa. Alles wird gut werden. Alles wird anders werden. Vielleicht werde ich ein wenig Geld verdienen. Die zweite Folge der Winterreise kommt übermorgen raus. Und ich werde versuchen, mehr Geld dafür zu bekommen, als Haslinger mir gezahlt hat. 12 Gulden für 12 Lieder ist etwas wenig. Nicht wahr? Wein nicht, Josef. Du brauchst nicht zu weinen. Ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, was ich kann. Freilich. Es ist schwer, nach Beethoven noch Musik zu schreiben. Etwas Ordentliches. Aber ich will es versuchen. Zusammenfassen, Belicek. Schluss. Noch einmal vorlesen. Sperrrelation, Totenfall auf der Wieden. Herr Franz Schubert, Tonkünstler und Kompositeur, ledig, 32 Jahre alt, wohnend Nummer 694 in Aftermiete bei dem leiblichen Bruder, Herrn Ferdinand Schubert, ist gestorben am 19. November 1828 ohne Testament. Das Vermögen besteht nur aus Folgendem. 3 tuchene Fräcke, 3 Gehröcke, 10 Beinkleider, 9 Gilets, geschätzt auf 37 Gulden. 1 Hut, 5 Paar Schuhe, 2 Paar Stiefel, geschätzt auf 2 Gulden. 4 Hemden, 9 Hals- und Sacktücheln, 13 Paar Fußsocken, 1 Leintuch, 2 Bettsichen, geschätzt auf 8 Gulden. 1 Matratze, 1 Polster, 1 Decke, geschätzt auf 6 Gulden. Wer noch die Frage der alten Musikalien zu klären, Herr Schubert? Symphonie in C-Dur, Sonate in C-Moll, Sonate in A-Dur, Sonate in B-Dur. Schreiben Sie, Belicek. Außer einigen alten Musikalien, geschätzt auf 10 Gulden, ist vom Erblasser nichts vorhanden. Summa 63 Gulden. Und was geschieht mit dem Nachlass des verstorbenen Herrn Kompositeurs? Schreiben Sie als Nachsatz. Hierauf hat der leibliche Vater des Erblassers laut in Händen habenden Quittungen an bestrittenen Kosten 269 Gulden, 19 Kreuzer in Konventmünze zu fordern. Alles vollständig, Belicek? Pardon, ich habe den Schluss des vorletzten Satzes nicht ganz mitschreiben können. Außer einigen alten Musikalien geschätzt auf 10 Gulden ist vom Erblasser nichts vorhanden. Nichts vorhanden. 600 Lieder, 10 Sinfonien, einige Opern, Sonaten, 14 Streichquartette, viele Ländler, Menuette und einige andere Kleinigkeiten. Sie hörten 19. November 1828. Hörspiel von Heinrich Böll und Richard Hay.